Ein herzliches Willkommen und ein Servus bei den lustigen Musikanten. Servus. Wir sind die Zillertaler. Zillertaler kennen sie alle. Heyo, heyo, ho. Die Medienmafia spuckt in Gift und Galle. Heyo, heyo, ho. Wir verkauften viele tausend Platten. Heyo, heyo, ho. Weil wir im Fernsehen super Werbung hatten. Heyo, heyo, und das völlig umsonst. Zickzack. Heute bereits im Kindergarten. Heyo, heyo, ho. Bei Spielsport, Arbeit und auf Butterfahrten. Heyo, heyo, ho. Ob Hausfrau, Anwalt oder Tiefseetaucher. Heyo, heyo, ho. Polizist, Soldat, Otto, Normalverbraucher. Heyo, heyo, ho. Fahrende Musikanten, das sind wir. Deutschland, immer auf Achse, das sind wir. Deutschland, mit unserem Lied, das nur von Liebe und Leid erzählt. Fahrende Musikanten, für immer. Für Deutschland, selten zu Hause, für immer. Deutschland, wir und unser Lied gehören der ganzen Welt. Ein Volk beliebt, das ist, was für uns spricht. Ihr nehmt uns unsere Meinungsfreiheit nicht. Ihr nicht, ihr Besatzungsbüttel, Bonzokraten. Gerade für junge Leute bietet das Zillertal jede Menge Attraktionen. Zillertal, du bist mein Freund, hallo. Fahrende Musikanten, das sind wir. Deutschland, immer auf Achse, das sind wir. Deutschland, mit unserem Lied, das nur von Liebe und Leid erzählt. Fahrende Musikanten, für immer. Für Deutschland, selten zu Hause, für immer. Deutschland, wir und unser Lied gehören der ganzen Welt. Unser Lied gehört der ganzen Welt. La, la, la, la, ja, Sie wollen mir sagen, was die Zillertaler eigentlich so treiben? Na ja, mein Gott, was wenn sie treiben, das treiben mit den anderen. Sie singen, sie tanzen, sie rauchen, sie schwitzen, schießen, was wollen sie nur wissen? Schießen, schießen, sie schwitzen, schießen. Auf was? Schimmer hast du von Geschichte und Kultur. weißt ja nicht mal ansatzweise, was in Wirklichkeit geschah. Das wär jetzt auch zu viel verlangt, du kindischer Kommerzkasper. Deine Dummheit ist pure Bettelei um Hiebe. Viele freuen sich sicher schon auf die Gelegenheit. Du hast nie gelernt, dein Land zu respektieren. Sie ist erbärmlich, deine Ahnungslosigkeit. Oh, oh, oh, Arschloch! Von 68ern umerzogen, fühlst du dich als Antifaschist? Seit der Schulzeit glaubst du alles, jede Lüge, jeden Mist. Sie lehrten dich, dein Volk zu hassen, ein geimpfter Schuldkomplex. Du bist jetzt so, wie sie es wollen, armseliger Besatzerknecht. Jene Gewalt, die du mit deinem Lied verbreitest, kommt eines Tages irgendwann auf dich zurück. Dann kannst du zeigen, ob du auch bei echten Gegnern so stark und mutig wie in deinem Video bist. Oh, oh, oh, Arschloch! Deine Dummheit ist pure Bettelei um Hiebe. Deshalb sag ich dir, wie unsere Attitüde heißt. Dir ist sie unbekannt, sie nennt sich Heimatliebe. Wie die von Schiller, Fichte, Klopstock, Kant und Kleist. Deine Dummheit ist pure Bettelei um Hiebe. Viele freuen sich sicher schon auf die Gelegenheit. Du hast nie gelernt, dein Land zu respektieren. Sie ist erbärmlich, deine Ahnungslosigkeit. Oh, oh, oh. Arschloch! Arschloch! Arschloch! Hell und klar scheint uns die Sonne, wenn sie so von oben lacht. Und der schöne blaue Himmel sieht aus wie nur für uns gemacht. Hell und klar scheint uns die Sonne, wenn sie so von oben lacht. Und der schöne blaue Himmel sieht aus wie nur für uns gemacht. Hell und klar scheint uns die Sonne. In unser Land, ein Viertel der Nation, haben sie schon die fremde Mörderhand. Verbrechen ohne Zahl, unfassbare Qual, sie haben uns bestohlen. Ganz dreist und unverhohlen, das werden wir uns alles wiederholen. Denn das ist alles nur geklaut, doch das wird immer Deutschland bleiben. Das ist alles nur geklaut, doch es bleibt deutsch für alle Zeiten. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Das haben die Massenmörder sich erlaubt. Es herrschte große Not, alle Deutschen raus von Hof und Haus. 3 Millionen tot, Vergewaltigung und Plünderung. Die Hölle, sie brach los, das Elend riesengroß. 18 Millionen Deutsche heimatlos. denn das ist alles nur geklaut. Doch das wird immer Deutschland bleiben. Das ist alles nur geklaut. Doch es bleibt Deutsch für alle Zeiten. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Das haben die Kriegsverbrecher sich erlaubt. Das hat die Mörderbande sich erlaubt. Bis in die Gegenwart, einmalig singulär, pervers und ordinär. Verzicht ist Verrat, die Grenze ist nicht echt, ihr bracht das Völkerrecht. Das war ein Schurkenstreich, was ihr sagt, ist uns gleich. Der deutsche Osten ist ein Teil vom Reich. Denn das ist alles nur geklaut. Doch das wird immer Deutschland bleiben. Das ist alles nur geklaut. Doch es bleibt Deutsch für alle Zeiten. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Das haben die Alliierten sich erlaubt. Das haben die Kriegsverbrecher sich erlaubt. Wie Maden leben sie im Speck, Kriege nie genug. Ein Tanz wie auf dem Vulkan, doch das geht sie nichts an. Ihre Diäten selbst erhöhen, das geht nie schnell genug. Sie fühlen sich unsagbar klug und unnahbar. Probleme vertagen, viel reden, nichts sagen. Politik ist für sie Geldgewinn. Sie kriegen nie genug an Kohle. Sie kriegen nie genug, wollen immer mehr. Sie wollen alles auf einmal, es wird abkassiert. Scheißegal, was mit Deutschland passiert. Sie kriegen nie genug an Kohle. Sie kriegen nie genug, den Hals nicht voll. Und sie lassen sich schmieren, um noch mehr zu kassieren. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Sie leben wie im Paradies und schauen auf euch herab. Ihr könnt zwar zur Wahl hingehen, doch bleibt im Regen stehen. Habt ihr nicht diesen Schwindel satt? Was muss noch passieren? Verantwortung, Ehre, Pflicht, die Worte kennen sie nicht. Probleme vertagen, viel reden, nichts sagen. Politik ist für sie Geldgewinn. Sie kriegen nie genug an Kohle. Sie kriegen nie genug, wollen immer mehr. Sie wollen alles auf einmal, es wird abkassiert. Scheißegal, was mit Deutschland passiert. Sie kriegen nie genug an Kohle. Sie kriegen nie genug, den Hals nicht voll. Und sie lassen sich schmieren, um noch mehr zu kassieren. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wie es dem Volke geht, das interessiert sie zweifelsohne nicht die Bohne. Weltnational, weil sie es nicht mögen, verjagt sie von ihren Vordertrögen. Sie kriegen nie genug an Kohle. Sie kriegen nie genug, wollen immer mehr. Sie wollen alles auf einmal, es wird abkassiert. Scheißegal, was mit Deutschland passiert. Sie kriegen nie genug. Sie kriegen nie genug. Sie wollen alles auf einmal, es wird abkassiert. Scheißegal, was mit Deutschland passiert. Sie kriegen nie genug an Kohle. Sie kriegen nie genug, den Hals nicht voll. Ihr müsst realisieren, dass wir alles verlieren. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Sie kriegen nie genug! Jawohl, es gibt Krieg! Der Sängerkrieg vom Zillertal steigt! Was ist das nur für ein Land, in dem wir als Deutsche leben? Unterdrückt die eigene Art, so hat's das hier noch nie gegeben. Der Volksverhetzungsparagraf für Menschen, die die Meinung sagen, dafür wird man hart bestraft, wenn man es wagt zu hinterfragen. Bei uns in Deutschland muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Weißer Staat auf deutschem Boden, sagt man. Doch das alles ist verbogen und dann ist die Freiheit, die dir wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Wir sind Schaffner im Exil, auf der Flucht vor Staatsanwälten. In diesem miesen Trauerspiel lässt man die Grundrechte nicht gelten. Auf dem Index stehen schon tausende Bücher, Filme, Platten. Moderne Inquisition, wie wir sie niemals zuvor hatten. Bei uns in Deutschland muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Weißer Staat auf deutschem Boden, sagt man. Doch das alles ist verbogen und dann ist die Freiheit, die dir wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Jedes Jahr veröffentlicht und immer schön zurechtgebogen. Der Verfassungsschutzbericht an den Haaren herbeigezogen. Sie mit ihrem Tunnelblick soll schon bald der Teufel holen. Machen Sie, sagt er, tun Sie, sagt er, Propaganda um jeden Preis, sagt er. Denn ihre Irrsinnspolitik wird uns bis zum Schluss verkohlen. Bei uns in Deutschland muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Weißer Staat auf deutschem Boden, sagt man. Doch das alles ist verbogen und dann ist die Freiheit, die dir wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. In dem im 18. Jahrhundert erbauten Zillertaler Bauernhaus lebten einst die Strasserkinder. Und zwischen zwei Bergen im Tor, da liegt das schirne Zillertor. Bald ist Schluss mit lustig, sie hängen am letzten Tropf. Zigtausend Euro Schulden pro Nase und pro Kopf. Sie lügen vor und nach den Wahlen und können nicht mal die Zinsen zahlen. Ein paar Millionen insgesamt, ihr schöner Schuldenstand. Pleite, Geier, nur geschonen Sicht. Und die Schulden nur, sie tickt unaufhörlich immer weiter, bis alles zusammenbricht. Pleite, Geier, nur geschonen Sicht. Und die Schulden nur, sie tickt unaufhörlich immer weiter, bis alles zusammenbricht. Wird alles teurer, sie stehen auf dem Schlauch. Sie leeren uns die Taschen und verschwenden's auch. Sie pressen alles aus uns raus, doch leben selbst in Saus und Braus. Nun jammert nicht, dass man euch quält, ihr habt sie gewählt. Pleite, Geier, nur geschonen Sicht. Und die Schulden nur, sie tickt unaufhörlich immer weiter, bis alles zusammenbricht. Pleite, Geier, nur geschonen Sicht. Und die Schulden nur, sie tickt unaufhörlich immer weiter, bis alles zusammenbricht. Leute, Geier, du bist schon in Sicht und die Schulden nur sie tickt. Unaufhörlich immer weiter, bis alles zusammenbricht. Pleite, Geier, du bist schon in Sicht und die Schulden nur sie tickt. Unaufhörlich immer weiter, bis alles zusammenbricht. Pleite, Geier, du bist schon in Sicht und die Schulden nur sie tickt. Unaufhörlich. Raus. Zecken sind furchtbar dämlich, sie quatschen dich voll vom Holocaust. Oh, Zecken sind so erbärmlich. Zecken sind auf dieser Welt einfach nur lächerlich. Zecken sind hinterhältig und feig. In der Birne ist matschig und weich. Leider hat es zu mehr nicht gereicht. Zecken, du kotzt mich an! Zecken, du kotzt mich an! Zecken, du kotzt mich an! Zecken stinken wie Scheiße! Zecken haben verlaustes Haar! Zecken schnauern sich Kohle und zum Kiffen dann ab zur Antifa! Zecken ist alles scheißegal! Überflüssig, dumm und asozial. Zecken sind hinterhältig und feig. In der Birne ist matschig und weich. Leider hat es zu mehr nicht gereicht. Zecken, du kotzt mich an. Zecken, du kotzt mich an. Kotzt mich an. Zecken randalieren, totales Chaos wollen sie. Zecken lieben Ausländer, doch Deutschland liebten sie noch nie. Alles, was sie wollen, ist und bleibt Utopie. Pure Idiotie. Pure Idiotie. Zecken, du kotzt mich an! Zecken, du kotzt mich an! Zecken hassen sich selber, denn Zecken hassen ihr Vaterland. Zecken sind umerzogen, sie haben den wahren Feind noch nie erkannt. Oh, Zecken sind Fußvolk der Roten. Zecken sind einfach nur nützliche Idioten. Zecken sind hinterhältig und feig. In der Birne ist matschig und weich. Leider hat es zu mehr nicht gereicht. Zecken, du kotzt mich an. Zecken, du kotzt mich an. Zecken, du kotzt mich an. We'll be right back. bitte scheinen drauf, sonst kriegst du das Maul nicht auf. Nach oben in Arschkriecherei, du fühlst dich frei. Beim Fußball darf die Fahne wehen, doch sonst nicht zu Deutschland stehen. Ist die WM wieder vorbei, ist es dir einerlei. Vielleicht kannst du Probleme sehen, doch lässt du immer einfach alles geschehen. Was du sagst, ist Schall und Rauch, was andere machen, machst du auch. Ja, dir Spießer geht's noch gut, keine Ehre, keinen Mut. Machst die Augen lieber zu, Hauptsache du hast deine Ruhe. Hinter dir ne Spur aus Schleim, lebst im Wolkenkuckucksheim. Ignorant und ein Fantast, du sägst an deinem eigenen Ast. Du tust nur das, was nicht auffällt, alles regelst du mit Geld. Deine Meinung vorgefasst und angepasst. Asylanten wünschst du fort, nicht bei dir im Heimatort. Vor deiner Haustür wär's fatal, woanders wär's dir doch scheißegal. Vielleicht kannst du Probleme sehen, doch lässt du immer einfach alles geschehen. Was du sagst, ist Schall und Rauch, was andere machen, machst du auch. Ja, dir Spießer geht's noch gut, keine Ehre, keinen Mut. Machst die Augen lieber zu, Hauptsache du hast deine Ruhe. Hinter dir ne Spur aus Schleim, lebst im Wolkenkuckucksheim. Ignorant und ein Fantast, du sägst an deinem eigenen Ast. Vielleicht kannst du Probleme sehen, doch lässt du immer einfach alles geschehen. Was du sagst, ist Schall und Rauch, was andere machen, machst du auch. Ja, dir Spießer geht's noch gut, keine Ehre, keinen Mut. Machst die Augen lieber zu, Hauptsache du hast deine Ruhe. Hör mir jetzt mal zu, es lässt mir keine Ruhe, sie zerstören unser Land. Wir haben nicht mehr viel Zeit, seid endlich bereit und leistet Widerstand. Wollt ihr es nicht sehen, dann müsst ihr untergehen. Du musst es kapieren, bald wird es passieren, dann gibt es kein Zurück. Die Zeiten ändern sich und ewig wird es nicht euer erkauftes Glück. Mach dir endlich klar, ihr Ende, das ist nah. Die BRD kann man nicht reparieren, sie ist im Tode geweiht. Einmal ist es soweit, die BRD kann man nicht reparieren. Es ist alles zu spät, wie es hier den Bach runtergeht. Die BRD kann man nicht reparieren. Da hilft kein Notgesetz, kein Demokratengeschwätz. Die BRD kann man nicht reparieren. Wie schon die DDR gibt's diesen Staat dann plötzlich nicht mehr. Liebe BRD, wir sagen schon mal Ade, du bist selber schuld daran. Ob schon im Februar oder erst in 20 Jahren, es kommt der Untergang, denn die Wahrheit siegt, auch wenn ihr sie verbiegt. Rückhalt habt ihr nicht, wenn's hier zusammenbricht, und schon gar nicht vom deutschen Volk. nicht mal der ärmste Wicht, der dann noch für euch spricht. Ihr habt's ja so gewollt, wer gegen's Volk regiert, wird von ihm abserviert. Die BRD kann man nicht reparieren, sie ist dem Tode geweiht. Einmal ist es soweit, die BRD kann man nicht reparieren. Es ist alles zu spät, wie's hier den Bach runtergeht. Die BRD kann man nicht reparieren. Da hilft kein Notgesetz, kein Demokratengeschwätz. Die BRD kann man nicht reparieren. Wie schon die DDR gibt's diesen Staat dann plötzlich nicht mehr. Die BRD kann man nicht reparieren. Da hilft kein Notgesetz, kein Demokratengeschwätz. Die BRD kann man nicht reparieren. Wie schon die DDR gibt's diesen Staat dann plötzlich nicht mehr. Sagen Sie, bin ich hier wohl richtig im Zillertal? Genau mittendrin. Aha. Die Augenlider halb zu und eine windschiefe Nase mischt sich überall ein. Das kann Paolo nur sein, so machte er's jedes Jahr. Und man kann heute schon ahnen, dass er vor aller Welt die Fresse niemals mehr hält. Vor ein paar Jahren noch, ja damals, das war seine Zeit, belehrte er doch überall stets die Öffentlichkeit. Sagt er, die Deutschen, die sind schuldig für immer, für ewige Zeiten, Versöhnung gibt's nimmer. Mit Arroganz und Bosheit fordert er Multikultur. Doch hey Paolo, was passiert denn in Israel nur? Dort gibt's die härtesten Einwanderungsgesetze. Fang da doch mal an mit deiner billigen Hetze. So viel Pomade im Haar und eine koksweiße Nase. Er ist stets braun gebrannt, macht immer auf elegant. So machte er's jedes Jahr. Und man kann heute schon ahnen, dass er vor aller Welt die Fresse niemals mehr hält. Wenn der Herr Pinkel mal pfiff, tanzte jeder Lakai. Von Politik über die Presse waren alle dabei. Sie waren ihm hörig, lagen vor ihm im Sande, leckten ihm seine Stiefel im Büßergewande. War mal der Fernseher an, wann das war, scheißegal. Er grinste dir dort gleich entgegen auf jedem Kanal. Lobte die einen, hetzte andere dagegen. Und wenn sich alle stritten, saß er lachend daneben. Die Augenlider halb zu und eine windschiefe Nase, grinsend sah er uns an, der allglatte Supermann. So machte er's jedes Jahr und man kann heute schon ahnen, dass er vor aller Welt die Fresse niemals mehr hält. So viel Pomade im Haar und eine koksweiße Nase, er ist stets braun gebrannt, macht immer auf elegant. So machte er's jedes Jahr und man kann heute schon ahnen, dass er vor aller Welt die Fresse niemals mehr hält. Das waren die jungen Zillertaler mit ihrem Erfolgstitel auf der Brucktrara. Von fern, da rast schon ein Komet, der auf die Erde schlägt und alles niedermacht. Fern, da rast schon ein Komet. Keiner überlebt, es wird für immer Nacht. Wenn du ihn siehst, ist es schon zu spät. Vielleicht sprichst du noch ein Gebet, bevor er dich dann in die Hölle schickt. Feuerball wird alles beben. ein Riesenknall, das Ende jeder zeigt. Ein Krater selbst im tiefsten Ozean. Staub und Asche, die nach oben schnellen. 1000 Meter hohe Monsterwellen. Die Atmosphäre glüht, alles verbrennt. Von fern, da rast schon ein Komet, der auf die Erde schlägt und alles niedermacht. Von fern, da rast schon ein Komet, keiner überlebt, es wird für immer Nacht. Sofort an. Unser Land steckt in der Krise und in der Depression. Doch sie jagen ganz präzise eine neue Klamottenkollektion. 1 und 2 und 3 und 14 Words, 88, 33, 18, 8. Ja, so stimmen wir alle ein. Vor diesen Zahlen haben sie Angst, davor scheißen sie sich ein. Wie bekloppt muss man nur sein? Was kommt als nächstes? Welche böse, böse Zahl? Egal, ihr könnt uns jetzt schon 88 Mal. Doch es wäre die wahre Pracht. Verbietet doch die 14 und die 8, 8, 8, 8, 8, 8. 14 Words, 88, 33, 18, 8. Ja, so stimmen wir alle ein. Vor diesen Zahlen haben sie Angst, davor scheißen sie sich ein. Wie bekloppt muss man nur sein? Oh, wie krank muss man nur sein? Und das ist das Finale. Deutsche Jugend, wo immer ihr uns hört, man hat euch in die Aufstellung gezerrt. All der Schund und all die Manipulation galten beinahe als die Wahrheit schon. Der Initiator dieser Hetze von dieser feigen Schwindelshow ist der linke Volksverdreher Rensma. Doch er erlebte seinen Super-Go mit Hannes Herr, seinem Genossen, einstmals in der DKP. Erfanden sie die Gräuelmärchen über die ruhmreiche deutsche Armee. Hey, hey, hey, hier kommt Rensma. Vorhang auf für seine Schwindelshow. Dem Führer treu und Millionen schwer. Und der Sohn sieht nun als Dank für das Erbe heut über unsere Großväter her. Und da stützt durch Politik und Medien zog sein Wanderzirkus durch das Land, finanziert mit öffentlichen Geldern. Doch der Humbug hielt nicht lange stand. Hey, hey, hier kommt Rensma, Vorhang auf für seine Schwindelshow. Hey, hey, hey, hier kommt Rensma, Vorhang auf der antideutschen Horrorshow. Rensma, halt die Klappe, halt dein verdammtes Lästermaul, denn deine Stalin-Propaganda, die ist schon lange oberfaul. Du verhöhnst unsere Helden, denn die können sich nicht mehr wehren. Aber der Totentatenruhm, den wirst auch du niemals zerstören. Hey, hey, hey, Hetzer Rensma, Schwindelshow! Hey, hey, hey, Schandmaul Rensma, Vorhang zu der roten Propagandashow! Hey, hey, hey, Hetzer Rensma, fahr zur Hölle mit deiner miesen Schwindelshow! Ein alter Mann hat in der großen Zeit gelebt. Und bist du klug, hörst du zu, was er erzählt. Der Opa mit dem Tattoo unterm Arm erzählt dir, wie's früher war in seinem freien Deutschland, von der Treue, von einem stolzen Volk und Reich, wie sie ohne Zwölfen gleich dem Feind entgegenziehen. Er spricht vom Krieg, dass sie standen wie ein Baum, und vom Verrat durch der weltgrößten Abschaum. Der Opa mit dem Tattoo unterm Arm erzählt dir, wie's früher war in seinem freien Deutschland, von der Treue, von einem stolzen Volk und Reich, wie sie Odins Wölfen gleich dem Feind entgegenziehen. Das, was einst geschah. Drum hör gut zu. Er sagt dir, wie's wirklich war. Der Opa mit dem Tattoo unterm Arm erzählt dir, wie's früher war. In seinem freien Deutschland, von der Treue, von einem stolzen Volk und Reich, wie sie Odins Wölfen gleich dem Feind entgegenziehen. Ich bin ein braver, dummer, umerzogener Bundesbürger und zahle seit 1945 ununterbrochen Schuld- und Sühnegelder in Milliardenhöhe an die ganze Welt. Man hat uns Deutsche wieder mal in einen Krieg gehetzt und den haben wir dann planmäßig verloren. Seit 45 gilt hier nun das Siegergesetz und Deutsche werden schuldig schon geboren. Geplündert unser Land und Gut und Boden uns geprellt, Fabriken und Patente raubte uns die ganze Welt. Und darum, hey, hey, Herr Boss, ich brauch mehr Geld für Israel. Und darum, hey, hey, Herr Boss, ich brauch mehr Geld für alle Welt. Viele hundert Milliarden haben wir Deutschen schon bezahlt und ein Ende ist noch lange nicht zu sehen. Sie erpressen unsere Wirtschaft und sie drohen mit Boykott. Die Bonzen hier lassen es tatenlos geschehen. Das gelobte Israel wird finanziert mit unserem Geld und wir werden weiterhin als die Verbrecher hingestellt. Und darum, hey, hey, hey, Boss, ich brauch mehr Geld für Israel. Und darum, hey, hey, hey, Boss, ich brauch mehr Geld für die ganze Welt. Viele wandern her zu uns aus jedem fernen Land. Sie genießen Sonderrechte, werden als Deutsche anerkannt. Millionen Asylanten, Fremde sippen hier zu auf. Zigeuner und auch Neger halten ihre Hände auf. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Boss, ich brauch mehr Geld für alle Welt. Viele Deutsche lehnen es ab, sie wollen es bis heute nicht. In Berlin das Riesen-Holocaust-Mahnmal. Von diesen Kranz-Abbruchplätzen, die uns schuldig sprengen sollen, gibt's hierzulande schon zigtausend an der Zahl. Für unzählige Milliarden an verdientes Steuergeld wird einmal mal nach dem anderen immer wieder aufgestellt. Und darum, hey, hey, hey, Boss, ich brauch mehr Geld für Israel. Und darum, hey, hey, hey, Boss, ich brauch mehr Geld für die ganze Welt. Und darum, hey, hey, hey, hey, ich brauch mehr Geld für Israel. Und darum, hey, hey, hey, Boss, ich brauch mehr Geld für alle. wilde Welt und darum hey!